Eltern, warum habt ihr mich gezeugt? Ich weiß, es waren die 60er. Ihr hattet kein Geld für Kondome. Aber kanntet ihr nicht Coitus Interruptus? Na, man hätte mich an die Wand spritzen können. Dann würde ich jetzt nicht hier rumstehen an der Schlange zum Arbeitsamt. Und wie ich wieder aussehe, Löcher in der Hose und ständig dieser Lärm. Und dann noch meine Haare, da fehlen euch die Worte, ich musste sie mir färben. Nie komm ich nach Hause und ihr wisst nicht mehr weiter. Eltern, brecht eurem Jungen nicht das Herz. Es ist noch nicht zu spät für einen postnatalen Abort. Hier auf dem Polenmarkt gibt's billige 38er und ich kann euch auch Munition besorgen, wenn ihr mich darum bittet, Eltern. Und wie ich wieder aussehe, Löcher in der Nase und ständig dieser Lärm. Hartz-IV-Empfänger, elektrische Gitarre und immer diese Texte, das will doch keiner hören. Hartz-IV-Empfänger, nie komm ich nach Hause, so viel schlechter Ausgang, ihr würdet mich enterben. Wenn ihr Kohle hättet, wo soll das alles? Macht euch ruhig Sorgen. Und ich war nie ein süßes Kind. Und ich war immer kotzhässlich. Und ich war nie ein süßes Kind. Und schlecht in der Schule war ich auch. Wer ist schuld daran hier, Nicole? Ja, das ist nämlich die Erziehung, die Anti-Autorität. Ich war immer dagegen gewesen, aber mich hat er keiner gefragt, er mal selber. Achso, und er will wieder aussehen. Löcher in der Wand, ständig die Kamera. Denkt an meine Zukunft, denkt nicht mehr an euch selber. Könnt ihr bitte sterben? Obwohl, wäre auch blöd, denn wäre ich weise. Ihr könnt weiterleben! Und ich auch, komm, wir vertragen uns wieder. Danke.